Erster, ich suchte in der Nacht im Bett den Mann, den ich liebe. Ich fand ihn nicht. Zweiter, ich will aufstehen und in der Stadt suchen. Ich gehe auf Märkte und Straßen. Ich will den Mann suchen, den ich liebe. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Dritter, die Wächter, die in der Stadt waren, fanden mich. Sie fragten, habt ihr den Mann gesehen, den ich liebe? Vierter, kurz danach ging ich an den Wächtern vorbei. Dann fand ich den Mann, den ich liebe. Ich hielt ihn fest und will ihn nicht loslassen. Ich will ihn in das Haus meiner Mutter bringen. Ich will ihn in das Zimmer bringen, wo ich geboren wurde. Fünfter, ich bitte euch dringend, ihr Frauen von Jerusalem. Ich bitte euch bei den Gazellen und Hirschen auf dem Feld. Weckt die Liebe nicht auf. Lasst sie schlafen, bis sie selbst erwachen will. Sechster, was kommt dort aus der Wüste herauf? Es sieht aus wie Säulen aus Rauch. Es riecht nach Balsam und Weihrauch. Es riecht auch nach vielen Gewürzen vom Händler. Siebter, das ist der Tragstuhl von Salomo. 60 Männer aus Israel sind um ihn herum. Achter, alle Männer haben ein Schwert in der Hand. Sie sind gute Kämpfer. Jeder hat ein Schwert an der Hüfte. Das ist wegen der Gefahr in der Nacht. Neunter, König Salomo ließ einen Tragstuhl machen. Er war aus Holz vom Libanon. Zehnter, seine Säulen waren aus Silber. Die Rückenlehne war aus Gold. Der Sitz war aus purpurfarbenem Stoff. Innen war der Tragstuhl mit Polstern bedeckt. Die Frauen von Jerusalem machten das aus Liebe. Elfter, kommt heraus, ihr Frauen von Zion. Schaut König Salomo an. Seht den Kranz, den seine Mutter ihm aufgesetzt hat. Das war an seinem Hochzeitstag. Es war ein Tag großer Freude für ihn.